Erst ein böser Mann namens Seba war da. Er war der Sohn von Bikri. Er blies in ein Horn. Er sagte, wir gehören nicht zu David. Geht alle nach Hause. Zweiter, alle Männer aus Israel folgten Seba. Aber die Männer aus Juda blieben bei David. Sie gingen mit ihm nach Jerusalem. Dritter, David kam in sein Haus in Jerusalem. Er hatte dort 10 Frauen. Er gab ihnen ein eigenes Haus. Sie blieben dort allein bis zum Tod. Vierter, der König sprach zu Amasa. Er sagte, rufe die Männer von Juda. Komm in 3 Tagen wieder hierher. Fünfter, Amasa ging los. Er wollte die Männer holen. Aber er brauchte zu viel Zeit. Er kam zu spät zurück. Sechster, David sagte zu Job, Seba ist gefährlich. Nimm meine Soldaten. Suche Seba schnell. Er darf keine starken Städte finden. Siebter, Job ging aus Jerusalem weg. Seine Soldaten gingen mit. Sie suchten Seba, den Sohn von Bikri. Achter, sie waren bei einem großen Stein in Gibeon. Amasa kam ihnen entgegen. Job hatte ein Schwert. Das Schwert fiel auf den Boden. Neunter, Job fragte Amasa, geht es dir gut? Job nahm Amasa am Bart. Er wollte ihn küssen. Zehnter, Amasa sah das Schwert nicht. Job stach Amasa in den Bauch. Amasa starb sofort. Job suchte weiter nach Seba. Elfter, ein Soldat blieb bei Amasa stehen. Er rief, wer David liebt, soll Job folgen. Zwölfter, Amasa lag voller Blut auf dem Weg. Der Soldat legte ihn auf ein Feld. Er deckte ihn mit einem Mantel zu. Dreizehnter, Amasa lag nicht mehr auf dem Weg. Jetzt folgten alle Männer Job. Sie wollten Seba fangen. 14. Seba ging durch ganz Israel. Er kam zur Stadt Abel. Alle seine Verwandten gingen mit ihm in die Stadt. 15. Job und seine Männer kamen zur Stadt. Sie bauten einen Wall. Sie wollten die Mauer kaputt machen. 16. Eine kluge Frau rief aus der Stadt. Sie sagte, hört zu. Ich will mit Job sprechen. 17. Job kam zu ihr. Die Frau fragte, bist du Job? Er antwortete, ja. Sie sagte, hör mir bitte zu. 18. Die Frau sagte, früher gab es ein Sprichwort. Man fragte immer in Abel nach. So löste man Probleme. 19. Wir sind friedlich in Israel. Du willst eine wichtige Stadt zerstören. Warum tust du das? 20. Job antwortete, nein, das will ich nicht. Ich will nichts kaputt machen. 21. Ein Mann namens Seba kämpft gegen David. Gebt mir nur diesen Mann. Dann gehe ich weg. Die Frau sagte, wir werfen seinen Kopf über die Mauer. 22. Die Frau sprach mit den Leuten. Sie töteten Seba. Sie warfen seinen Kopf zu Job. Job ging nach Hause. 23. Job war der Chef über das Heer. Benaja war der Chef über die Wache. 24. Adoniram war Chef über die Arbeiter. Josaphat schrieb alles Wichtige auf. 25. Sheva war der Schreiber. Zadok und Abjatar waren die Priester. 26. Auch Ira war ein Priester für David.